Kapitel 4, Übung A 23. Hören Sie den Text und kreuzen Sie die richtige Lösung an. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Tatort Umwelt. Heute geht es um das Thema Biosprit und als Gast begrüßen wir Herrn Dr. Fröhlich. Schon vor einiger Zeit haben Fachleute davor gewarnt, im Biosprit die Lösung der Energiefrage zu sehen, auch mit Blick auf den Klimawandel. Dr. Fröhlich, Sie sind im Wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik und haben jetzt in einer Studie deutlich formuliert, ich zitiere mal wörtlich, der Einsatz von Biosprit ist aus umweltpolitischer Sicht keine Lösung für die Zukunft. Viel deutlicher kann man es ja nicht sagen. Ja, das ist richtig. Wir haben den Nutzen der jetzt auf dem Markt erhältlichen Biokraftstoffe untersucht und festgestellt, dass die Produktion zu kostspielig ist. Gemessen auf einen Hektar Anbaufläche ist das eingesparte Kohlendioxid viel zu niedrig. Britische Wissenschaftler gehen in ihren Thesen sogar noch weiter. Sie sagen, dass der Anbau von Energiepflanzen wie Mais, Getreide, Raps oder Zuckerrohr zur Treibstoffproduktion den Treibhauseffekt noch verschlimmern würde. Das ist zwar keine überraschende Wende, aber doch eine Wende. Gibt es dazu noch andere Untersuchungen? Ja, das Team um den Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen hat festgestellt, dass durch zusätzliche Düngung beim Energiepflanzenanbau größere Mengen des Treibhausgases Lachgas N2O entstehen. Dadurch fällt etwa die Ökobilanz von Rapsdiesel negativ aus. Im Extremfall kann die Treibhauswirkung sogar um 70% höher liegen als bei konventionellem Treibstoff. Andere Forscher warnen vor der Abholzung von Waldflächen in ärmeren Ländern und vor allem vor Wassermangel durch den steigenden Anbau von Energiepflanzen. Im letzten Jahr legte das Stockholm International Water Institute Berechnungen vor, die erschreckende Voraussagen machen. Wenn die Massenproduktion von Ethanol und anderen Biobrennstoffen so weitergeht, rechnet man bis 2050 mit einer Verdopplung der derzeitigen Wassernachfrage der Landwirtschaft. Das bedeutet ja auch, dass es in Asien oder Lateinamerika zu dramatischen Entwicklungen kommen könnte. Ja, und das wird nicht nur der Wassermangel sein. Die Vereinten Nationen haben kürzlich auch davor gewarnt, dass durch die massive Ausweitung von Ackerflächen allein in Indonesien Millionen von Menschen in die Flucht getrieben werden könnten. Dazu kommt die Preisexplosion auf den internationalen Lebensmittelmärkten, die von Marktbeobachtern zu einem guten Teil auch auf die steigende Biospritproduktion zurückgeführt wird. Ja, die Folgen des wachsenden Dursts auf Biotreibstoffe bekommen inzwischen auch die deutschen Verbraucher zu spüren. Schon jetzt sind die Preise für Palmöl, Rapsöl, Weizen und Mais dramatisch gestiegen. Glucose, die bei der Fruchtgummiherstellung benötigt wird, verteuerte sich um 30%. Die deutsche Nahrungsmittelindustrie macht inzwischen mobil gegen Biosprit. Sie hat ein Netzwerk-Lebensmittelforum gegründet, um auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die die Produktion von Bioenergie anstelle von Lebensmitteln mit sich bringt. Einige Nahrungsmittelhersteller meinen, dass es in wenigen Jahren zu substanziellen Problemen mit der Ernährung der Bevölkerung kommen könnte. Was macht die Politik? Die Politiker reagieren aber zu langsam. Es sind erst einige wenige, die das Problem mit dem Biosprit in seinem ganzen Umfang erkannt haben. Wir können nur weiter Aufklärungsarbeit leisten und auf die Gefahren aufmerksam machen. Herzlichen Dank für das Gespräch.